Erste Mose und wichtige Männer sagten dem Volk: Haltet alle Regeln, die ich euch heute gebe. Zweiter, wenn ihr über den Jordan in das Land kommt. Jahwe, euer Gott, gibt euch dieses Land. Stellt dort große Steine auf. Streicht sie mit Kalkweiß an. Dritter, schreibt alle Gesetze auf die Steine. Macht das, wenn ihr drüben seid. Jahwe, euer Gott, hat es versprochen. Ihr kommt in ein Land mit viel Milch und Honig. Vierter, wenn ihr den Jordan überquert habt. Stellt diese Steine auf dem Berg Ebal auf. Streicht sie mit Kalkweiß an, wie ich es sage. Fünfter, baut dort auch einen Altar für Jahwe, euren Gott. Der Altar soll aus Steinen sein. Ihr sollt die Steine nicht mit Eisen bearbeiten. Sechster, baut den Altar für Jahwe aus rohen Steinen. Opfert Jahwe, eurem Gott, Brandopfer darauf. Siebter, schlachtet Friedensopfer und esst sie dort. Seid fröhlich vor Jahwe, eurem Gott. Achter, schreibt alle Worte dieses Gesetzes klar auf die Steine. Neunter, Mose und die Priester sagten zu ganz Israel: Hört gut zu, Israel. Heute seid ihr das Volk von Jahwe, eurem Gott. Zehnter, hört auf Jahwe, euren Gott. Haltet seine Regeln und Gesetze. Ich gebe sie euch heute. Elfter, am selben Tag gab Mose dem Volk diese Anweisung, 12. Wenn ihr den Jordan überquert habt. Einige Stämme sollen auf dem Berg Gerizim stehen. Sie sollen das Volk segnen. Das sind Simeon, Levi, Juda, Issachar, Josef und Benjamin. 13. Die anderen Stämme sollen auf dem Berg Ebal stehen. Sie sollen den Fluch sagen. Das sind Ruben, Gad, Asser, Zebulon, Dan und Naphtali. 14. Die Leviten sollen laut zu allen Israeliten sprechen. 15. Verflucht ist, wer ein Götzenbild macht. Es ist schlecht für Jahwe. Wer es heimlich aufstellt, ist verflucht. Das ganze Volk soll sagen, Amen. 16. Verflucht ist, wer seinen Vater oder seine Mutter nicht ehrt. Das ganze Volk soll sagen, Amen. 17. Verflucht ist, wer die Grenze seines Nachbarn verschiebt. Das ganze Volk soll sagen, Amen. 18. Verflucht ist, wer einen Blinden in die Irre führt. Das ganze Volk soll sagen, Amen. 19. Verflucht ist, wer Fremden, Waisen oder Witwen Unrecht tut. Das ganze Volk soll sagen, Amen. 20. Verflucht ist, wer mit der Frau seines Vaters schläft. Er entehrt seinen Vater. Das ganze Volk soll sagen, Amen. 21. Verflucht ist, wer mit einem Tier schläft. Das ganze Volk soll sagen, Amen. 22. Verflucht ist, wer mit seiner Schwester schläft. Egal, ob sie die Tochter seines Vaters oder seiner Mutter ist. Das ganze Volk soll sagen, Amen. 23. Verflucht ist, wer mit seiner Schwägerin schläft. Das ganze Volk soll sagen, Amen. 24. Verflucht ist, wer seinen Nachbarn heimlich tötet. Das ganze Volk soll sagen, Amen. 25. Verflucht ist, wer Geld nimmt. Er soll einen unschuldigen Menschen töten. Das ganze Volk soll sagen, Amen. 26. Verflucht ist, wer die Worte dieses Gesetzes nicht befolgt. Das ganze Volk soll sagen, Amen.